Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Einkaufszentren. 1. Was ist Ihnen lieber, der Online-Einkauf oder der Einkauf im Fachgeschäft? Beide haben Vorteile. Es hängt auch davon ab, um welches Produkt es sich dabei handelt. Kleider und Modeartikel würde ich niemals online kaufen. Ich muss die Sachen anprobiert haben, bevor ich sie kaufe. Und das mit dem Zurückschicken ist mir allzu kompliziert. Wenn aber das Fachgeschäft das gewünschte Produkt nicht auf Vorrat hat, erweist sich der Online-Kauf als praktisch, umso mehr, als das Angebot oft größer und preisgünstiger ist. Die Lieferung kostet auch nicht sehr viel. Zur Nachbestellung von Kontaktlinsen ist diese Alternative viel besser. Außerdem habe ich schon Bücher, Sportartikel und Küchenaccessoires online bestellt. Ich war damit immer zufrieden. 2. Welche sind Ihre Lieblingsgeschäfte in einer Shopping Mall? Für den Einkauf oder den Schaufensterbummel in eine Shopping Mall muss man sich die Zeit nehmen, schon wegen ihrer Größe. Ich schlendere gerne durch die Gänge, mache vor fast jedem Schaufenster Halt. Wenn ich was Interessantes entdecke, gucke ich kurz in den Laden hinein. In meinen Lieblingsgeschäften verbringe ich mehr Zeit. In der Parfümerie teste ich die neuesten Duftproben und ich sehe mich auch bei den Kosmetikartikeln in der Drogerie um. Da ist auch noch eine Buchhandlung mit einem eigenen Café, wo man die Neuausgaben kurz durchblättern kann. Und natürlich die Modegeschäfte, wo es immer Sonderangebote gibt. Da probiere ich ein paar Klamotten an und lasse mich von meinen Freundinnen beraten. 3. Wie kann man eine Ware umtauschen? Konsumenten haben das Recht, die gekaufte Ware umzutauschen, wenn sie sie doch nicht wollen oder wenn zum Beispiel die Größe nicht passt, was bei Modeartikeln sehr häufig vorkommen kann. Das Recht steht ihnen laut Konsumentenschutzgesetz zu. Der Kunde geht zur Reklamationsabteilung oder direkt zur Kasse und legt den Kassenzettel vor, auf dem das Verkaufsdatum zu lesen ist. Innerhalb eines Monats geht der Umtausch oder die Geldrückgabe problemlos. Außerhalb dieses Zeitraumes kann der Käufer nur noch einen Gutschein ausgestellt bekommen, für den er etwas anderes kaufen kann. Der Umtausch war früher komplizierter. Heute ist er absolut gewöhnlich. 4. Wie animieren Shoppingcenter den Käufer zum Kaufen? Es gibt die Psychologie des Einkaufens, die Einkaufszentren gerne einsetzen. Man kann das Tricks oder Werbung nennen. Hauptsache, die Kunden kaufen mehr, als sie ursprünglich planen. Wenn die Artikel pfiffig präsentiert werden, dann werden sie auch gekauft. Der Kunde soll bei seinem Einkauf durch das gesamte Geschäft laufen und an möglichst vielen Produkten vorbeikommen. Aktionsware und Angebote werden oft mitten im Gang angeboten, sodass man sie nicht übersieht. Auf Augenhöhe stehen Produkte, die teurer sind. Regale im Warenhaus sind meist für Rechtshänder ausgelegt. Dort stehen deshalb teurere Produkte, während auf der linken Seite oft die günstige Ware platziert ist. 5. Sollten Ladenbesitzer ihre Öffnungszeiten selber bestimmen? Es gibt viele Pros und Kontras. Eigentlich hätten sie Recht darauf, die Öffnungszeiten selbst zu bestimmen. Das Ladenschlussgesetz verbietet in Ungarn nicht, dass Geschäfte an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Das schafft mehr Arbeitsplätze und sorgt für einen größeren Umsatz. Auf der Konsumentenseite ist es vorteilhaft, weil die Käufer nicht an bestimmte Tage gebunden sind, an denen sie einkaufen können. Es wäre ärgerlich, wenn man schon am Samstagvormittag daran denken müsste, was am Sonntagabend auf den Tisch kommt. Andererseits gehen dann die Leute auch am Sonntag lieber shoppen, anstatt einen gemeinsamen Tag mit der Familie zu verbringen.